Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, 6. Kapitel, Vers 9 bis 13. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Schenke uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott segne dieses Wort. Das Gebet des Herrn. In diesem Bibelvers, Bibelpassage aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, lernen wir das Gebet des Herrn. Oftmals, wenn das auch das Vater Unser oder unser im Lateinischen das Pater Noster, Vater Unser, das Gebet des Herrn. Aber lasst euch von Titeln nicht beeindrucken, darauf kommt das hier nicht an. Lass uns mal ein bisschen genauer gucken, worum es hier geht. Also wenn es heißt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dann haben wir hier, wir, die wir in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommen und stehen und auch wachsen wollen, einfach die Einladung, dass wir Gott anerkennen und ehrfürchtig sind Gott gegenüber und wissen, dass er allmächtig ist und uns hilft und wir zu ihm kommen können, zu jeder Zeit. Aber eben, dass wir Ehrfurcht haben sollen. Und dann, wenn es heißt, dein Reich komme bald, erinnern wir uns daran, dass Jesus sagt, dass er das zweite Mal wiederkehrt, denn das tut er am jüngsten Tag. Und das erinnert uns daran und eben auch, dass sein Wille sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel, erfüllt. Und das bedeutet eben, dass wir hier als Christen schon im Hier und Jetzt, in unserer persönlichen Beziehung, Gottes Willen vollfüllen können, wenn wir zu ihm kommen und ihn lassen und in und durch uns wirken lassen, unser Herr Jesus Christus. Und dann eben hilft er uns mit dem, was wir brauchen, dass er uns unser tägliches Brot gibt. Das brauchen wir, das wissen wir. Das weiß Gott, dass wir das brauchen, Nahrung, und er kümmert sich darum, wir erkennen das an. Das sind nicht Sachen, die wir wollen, das sind Sachen, die wir brauchen. Ja, wir müssen ja essen, und wenn wir was nicht zu essen haben, dann verhungern wir, ja. Aber wir erkennen das an, dass es von Gott kommt. Und dann eben ganz wichtig, Vers 12, dass wir Gott um Vergebung bitten für unsere Schuld. Das tut er, in und durch Jesus Christus. Und dass wir auch anderen vergeben, die uns schuldig sind. Ganz, ganz wichtig, dass wir anderen Menschen vergeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst wachsen wir nicht in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das hat auch ganz andere Konsequenzen noch. Aber das ist entscheidend, dass wir das tun, anderen Menschen vergeben. Und dann eben dass wir in und durch Christus Schutz haben von der Versuchung, dass wir der Versuchung nicht nachgeben und auch von dem Bösen erlöst werden. Ja? Also der Teufel Satan wird immer versuchen, uns als Christen in die Irre zu führen, uns in die Versuchung zu führen. Das ist nicht immer er. Manchmal ist es auch unser eigenes, unsere bösartige Natur, die wir haben. Alle Menschen sind bösartig. Es gibt in uns nichts, gar nichts, was gut ist. Überhaupt nichts. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns hier Gott unterordnen, denn er hilft uns durch Jesus Christus, dass er uns ja vom Bösen erlöst. Er hat uns ja erlöst dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, für alle unsere Sünden. Und so haben wir hier das Gebet des Herrn. Ich ermutige euch, geht mal rein ins Matthäus-Evangelium, 6. Kapitel. Da ist noch viel, viel mehr, sind noch sehr praktische Sachen, auch von Geld und Besitz. aber besonders das Gebet des Herrn, also das Vaterunser ist hier. Und das könnt ihr immer beten, zu allen Zeiten, in Lebenslagen. Und wir erinnern uns, dass wir nicht vergessen, wer wir sind in Jesus Christus. Das ist unsere Identität in Christus. Und können wir so bestätigen. Und könnt ihr auch zu jeder Zeit, ja, tagtäglich beten. Nicht irgendwie als Ritual oder als Mechanismus, damit Gott irgendwas tut für uns. Das ist falsch. Aber dass wir Gott anerkennen, wer er ist, souverän, und dass wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen können dadurch. Und da hilft uns dieses Gebet ganz besonders. Und ja, das ist also das Vaterunser, das Gebet des Herrn. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie wir beten können, ja, dass wir deine Worte sprechen können, wie du uns das gegeben hast hier in der Bibel. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zur Bibel kommen, die Bibel öffnen und all diese Wahrheiten und Geschenke wahrnehmen und hier das Gebet des Herrn für sich selber nutzen und auch anderen davon erzählen. Und das hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Geschenk und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.